schwingen in der Stille am Mond. Uralte Lieder dringen aus den Nebeln vor. Komm und wieder mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Mond. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die Himmel Streifen meine Haut so.